Yeah. Egal wie man wählt, nichts ändert sich. Nein, Mann. Alles bleibt gleich. Scheiße, die Huren sind. Kommt hier. Yeah. Wir ändern. Der erste Spitzenkandidat aus dem Ghetto. Yeah. Yeah. Yeah, was los? Aha. Ich hab bei Agro unterschrieben. Oh. Jetzt ist es amtlich. Meine Pläne, ich reiß die Weltherrschaft an mich. Der neue Kanzler, nämlich Gerhard Schröder. Yeah. Frauen lieben mich, ich benutze mein Glied als Köder. Ich halt meine Reden, kassier Gage und fahr durchs Land und präsentier mein yeah. Ghetto-Wahlprogramm. Ich komm in deine Scheißkommune, mein gepanzerten Mercedes. Wählt mich, der Rest ist für'n Arsch wie ein schwuler Penis. Ich würd mehr Nutten in unser Land integrieren. Wenn ihr mich mit werden Boygroups indiziert. Ich sorg dafür, dass jeder jetzt eine Zukunft hat. Wählt mich und jede Ecke hat einen neuen Fußballplatz. Ich kämpf für die Hustler, Bonzen stehen an letzter Stelle. Ich geb Merk in die Schelle und box diesen fester Welle. Mein Name steht für mehr Jobs und mehr Bordelle. Yeah, das ist genau das Deutschland, wie ich's mir vorstelle. Wähl mich, ich versprech dir das Blaue vom Himmel. Wähl mich, ich mach auf Kumpel, denn ich brauch deine Stimme. Wähl mich, ich betör dich, ich raub deine Sinne. Ich erzähl dir, was du hören willst, denn ich brauch deine Stimme. Wähl mich, ich versprech dir das Blaue vom Himmel. Wähl mich, ich mach auf Kumpel, denn ich brauch deine Stimme. Wähl mich, ich betör dich und raub deine Sinne. Ich erzähl dir, was du hören willst, denn ich brauch deine Stimme. Wer hat wie ich genug von den Heuchlern im Bundestag? Wählt mich und ich mach Deutschland gesund und stark. Ich bring das Land in Ordnung, komm schon, wir schauen nur nach vorn und machen unsere Fantasien wahr wie ein Porno. Ich mach das MV zur Hauptstadt der Hauptstadt und streich jeden Block Metallic Blau statt Grau, Mann. Ich mach, dass jeder was zu essen und ne Frau hat. Und wenn einer wegen Hunger geklaut hat, mach ich ihn auch satt. Ich helfe jedem Penner, schaff die BPJM ab, damit auch endlich mal ne Bassbox CD Top 10 macht. Ich strukturier den Bundestag um, ich schmeiß alle raus. Ich hab meinen Spaß, ich mach ne richtige Randale draus. Pimp meine Regierung, jetzt wird das Land mal frisiert. Guck hier, wir sehen die Dinge anders als ihr. Alles wird gut, ihr braucht keine Angst haben. Wählt einfach mich, wählt Sido als Kanzler. Wähl mich, ich versprech dir das Blaue vom Himmel. Wähl mich, ich mach auf Kumpel, denn ich brauch deine Stimme. Wähl mich, ich betör dich, ich raub deine Sinne. Ich erzähl dir, was du hören willst, denn ich brauch deine Stimme. Wähl mich, ich versprech dir das Blaue vom Himmel. Wähl mich, ich mach auf Kumpel, denn ich brauch deine Stimme. Wähl mich, ich betör dich und raub deine Sinne. Ich erzähl dir, was du hören willst, denn ich brauch deine Stimme. Wähl mich, Homie, ich will euer Kreuz haben. Wählt mich und es gibt keinen Krieg mehr mit deutschen Soldaten. Wir sind überpleite, wir müssen schnell was ändern. Beim Staat fliegt Geld aus dem Fenster, wie Menschen am 11. September. Das Volk liebt mich, du musst deine Wähler bestechen. Ich halte mein Wort, das sind keine leeren Versprechen. Es wird nie wieder Winter sein, ich lass die Sonne immer scheinen. Ich bau für jedes Waisenkind der Welt ein Kinderheim. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann lasst mich euer Kanzler sein. Hand aufs Herz, wenn ich's bin, dann werde ich mich dankbar zeigen. Ich mach alles gut, keiner hier im Land darf leiden. Ich mein's ernst, wenn ich lüge, soll man mir die Hand abschneiden. Sagt, wir ändern alles, auferstanden aus Ruinen mäßig. Das soll Demokratie sein, ich fühl mich wie im Käfig. Weitermachen wie bisher geht nicht. Ich versprech euch, das Blaue vom Himmel wählt mich. Wähl mich, ich versprech dir das Blaue vom Himmel. Wähl mich, ich mach auf Kumpel, denn ich brauch deine Stimme. Wähl mich, ich betör dich, ich raub deine Sinne.